Erster, Gott sprach wieder zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er sagte, Menschensohn, schaue in die Richtung von Gog im Land Magog, der Herrscher über Rosch, Meschech und Tubal ist, und sprich gegen ihn. Dritter, sage ihm, dass Gott, der Herr, gegen ihn ist, obwohl er ein mächtiger Anführer über diese Gebiete ist. Vierter, Gott wird ihn zwingen, mit seinem gesamten Heer, den Pferden und Reitern auszuziehen, wobei alle Soldaten gut ausgerüstet und bewaffnet sind. Fünfter, Soldaten aus Persien, Kusch und Put werden ihn begleiten, wobei sie alle Schilde und Helme tragen. Sechster, auch Gomer und das Haus Togarma aus dem hohen Norden werden mit ihren vielen Truppen und vielen anderen Völkern dabei sein. Siebter, Gott fordert Gog auf, sich und seine großen Truppen vorzubereiten, damit er ihr Anführer sein kann. Achter, nach langer Zeit wird er den Befehl erhalten, in ein Land einzumarschieren, dessen Bewohner nach dem Krieg wieder in Sicherheit auf den Bergen Israels leben. Neunter, er wird wie ein gewaltiger Sturm heranziehen und das ganze Land wie eine dunkle Wolke bedecken, zusammen mit seinen vielen Soldaten. Zehnter, Gott, der Herr, sagt voraus, dass Gog an jenem Tag böse Gedanken haben und einen gefährlichen Plan entwickeln wird. Elfter, er wird beschließen, die friedlichen Menschen anzugreifen, die in Dörfern ohne Mauern, Tore oder Riegel in Sicherheit leben. Zwölftes, sein Ziel ist es, das Volk zu berauben und wertvolle Dinge von den Menschen zu stehlen, die aus vielen Nationen zurückgekehrt sind. Dreizehnter, andere Völker und Händler werden ihn fragen, ob er nur gekommen ist, um Silber, Gold und anderen Besitz als Beute mitzunehmen. Vierzehnter, deshalb soll der Menschensohn prophezeien, dass Gog genau dann aufbrechen wird, wenn das Volk Israel wieder in Sicherheit wohnt. 15. Er wird mit einer riesigen Armee aus dem fernen Norden kommen, wobei alle seine Soldaten auf Pferden reiten. 16. Er wird gegen Israel ziehen wie eine Wolke, die das Land bedeckt, damit die Völker Gottes Heiligkeit erkennen, wenn er Gog bestraft. 17. Gott fragt, ob Gog derjenige ist, von dem die Propheten Israels schon vor vielen Jahren als zukünftigen Angreifer gesprochen haben. 18. Wenn Gog das Land Israel tatsächlich angreift, wird Gott sehr zornig werden und seine Macht zeigen. 19. In seinem großen Zorn kündigt Gott an, dass es an diesem Tag ein schweres Erdbeben im Land Israel geben wird. 20. Alle Lebewesen, von den Fischen im Meer bis zu den Menschen auf der Erde, werden vor Gott zittern, während Berge und Mauern einstürzen. 21. Gott wird auf seinen Bergen zum Kampf gegen Gog aufrufen, sodass die Soldaten des Feindes sich gegenseitig mit dem Schwert angreifen. 22. Er wird Gog durch Krankheiten, Gewalt und extremes Wetter wie Hagel, Feuer und Schwefel bestrafen. 23. Auf diese Weise wird Gott seine Größe und Heiligkeit vor vielen Völkern beweisen, damit sie alle erkennen, dass er der Herr ist.